Die Zeitreisen belegen, die Schamanin ist an einem, im doppelten Wortsinn, herausragenden Ort bestattet worden. Seit Urzeiten suchen ihn Menschen auf. Aus einem, womöglich sogar zwei, gleichbleibenden Gründen. Sicher wegen der exponierten Lage. Das kann heute jeder Kurparkbesucher nachvollziehen. Wir befinden uns auf einem bergspornartigen Plateau, das sich nicht ganz 20 Meter über die Saale erhebt. Die derzeit von Bäumen beeinträchtigte Aussicht geht teils 20, 30 Kilometer weit über die Ebene Richtung Sonnenuntergang. Auch nach Süden ist die Terrasse wunderbar sonnenexponiert. Für Jäger aller Zeiten der perfekte Ausguck. Der Fluss zu ihren Füßen bot zusätzlich Fische, Wassergetier, Vögel. Schnell war man an der Saale, ohne im Morast bivakieren zu müssen, und vor allem über allen Mücken. Und verkehrsgünstig war die Lage. Als nach dem Rückzug des Eises die Wälder zurückkehrten, waren Flüsse beliebte Reisewege. Umgekehrt ist die Terrasse eine weithin sichtbare Landmarke. Wer hier oben bestattet wurde, bleibt den anderen im Blick und damit im Sinn. Dass die Menschen über die Zeiten hinweg ein Gespür für die Prominenz solcher Orte besaßen, zeigt sich 8 Kilometer weiter nördlich. Dort thronen Merseburger Dom und Schloss in exakt der gleichen Situation auf einer Terrasse über der Saale, nur auf der anderen Flussseite. Im Zentrum des Chors liegt der Gegenkönig Rudolf von Schwaben bestattet, dessen abgeschlagene Hand mumifiziert im Dommuseum zu besichtigen ist. Ob Schamanin oder Gegenkönig, beide sind in gleich exponierter Lage begraben, wenn auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Noch ein zweiter Faktor macht den Bestattungsplatz der Schamanin außergewöhnlich. Salz. Wegen der heilkräftigen Wirkung der Solequellen pilgern seit mindestens 200 Jahren Menschen nach Bad Dürrenberg und werden bald wieder den frisch hergerichteten Kurpark genießen, in dem ein bronzener Solezwerg einen Becher Trinksole offeriert. Viel länger wird hier schon Salz gewonnen. Am Fuß des Bergs treten salzhaltige Quellen aus und, so bestätigen es uns die Experten vom Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalts, taten das schon in prähistorischen Zeiten. Tiere suchten sie seit je als Salzlecken auf. Ebenso mögen Menschen seit grauer Vorzeit Salz zum Konservieren und Würzen ihrer Nahrung genutzt haben.